Meine Damen und Herren, Beziehungsängste heißt eine neue Reihe des WDR-Hörspiels, deren einzelne Beiträge in diesem Termin und im Treffpunkt Hörspiel in WDR 3 gesendet werden. Thema der vier vorgesehenen Stücke ist, wie der Titel schon andeutet, die Verstörung, die Unsicherheit, wie sie sich zwischen Partnern ergeben kann. Das Problem des Verhältnisses von Distanz und Nähe. Heute hören Sie in der Übersetzung von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt Familienstimmen, ein neues Stück des englischen Autors Harold Pinter. Ein Stück über die Angst in einer Mutter-Sohn-Bindung. Die Regie hat Dieter Karz. Mir geht's bestens. Das Wetter ist mal so, aber im Ganzen überraschend warm. Überwiegend jedenfalls. Ich hoffe, du bist wohl auf und nicht so abgespannt wie das letzte Mal, als ich dich sah. Nein, du warst nicht abgespannt. Du warst im Grunde gut beieinander. Du sahst nur abgespannt aus. Vermisst du mich? Mir geht's bestens und ich hoffe, du freust dich darüber. Augenblicklich bin ich stockbetrunken. Ich habe heute Abend 5 Glas Bier im Fischmongers Arms getrunken, darauf 3 doppelte Scotch und bin dann buchstäblich nach Hause gewankt. Wenn ich nach Hause sage, dann kann ich dir versichern, dass mein Zimmer äußerst nett ist. Auch das Badezimmer. Äußerst nett. Wirklich. Ich genieße meine Bäder im Badezimmer. Wie übrigens jedermann hier im Haus. Sie liegen alle völlig nackt im Bad und genießen ihre Bäder ohne Frage sehr. Alle Leute im Haus erklären dauernd, was wir da für ein prächtiges Bad und Badezimmer miteinander teilen. Sie erzählen buchstäblich jedem, dem sie begegnen, was für angenehme, ja in der Tat unvergleichbare Bäder man hier bei uns nehmen kann. Das liegt zum großen Teil an der Dame des Hauses, einer Mrs. Withers, eine, wie sich herausstellte, äußerst charmante Person von untadeligem Ruf. Wenn ich sagte, ich sei betrunken, so war das natürlich nur ein Spaß. Ich wette, du hast gelacht. Oder? Das hast du doch mitgekriegt. Du weißt ja, ich rühre keinen Alkohol an. Ich bin gerne in dieser riesigen Stadt, wenn ich auch allein bin. Ich hoffe, es wird nicht lange dauern, bis ich hier Freunde habe. Auch Freundinnen. Ich hoffe, bald ein wirklich nettes Mädchen kennenzulernen. Wenn ich sie erst getroffen habe, bringe ich sie mit nach Hause, um sie meiner Mutter vorzustellen. Ich spaziere gerne allein in dieser riesigen Stadt umher. Es ist spaßig, wenn man überhaupt niemanden kennt. Wenn ich auf der Straße Leuten begegne, ist ihnen nicht klar, dass ich sie überhaupt nicht kenne. Sie kennen andere Leute und noch mehr Leute kennen sie wiederum. So denken sie eben, dass ich, wenn ich sie auch nicht selbst kenne, doch diese anderen Leute kenne. So sehen sie mich an, versuchen meinen Blick zu erhaschen und erwarten, dass ich sie anspreche. Aber da ich sie nicht kenne, spreche ich sie auch nicht an. Ich verspüre nie das geringste Verlangen, das zu tun. Weißt du, Mutter, ich bin nicht einsam, weil alles, was ich erlebt habe, stets bei mir ist, mir Gesellschaft leistet. Meine Kindheit zum Beispiel, durch die ihr, du, meine Mutter und er, mein Vater, mich begleitet habt. Ich verstehe mich sehr gut mit der Dame des Hauses, Mrs. Withers. Sie meint, ich sei ihr Trost. Mittags nehme ich mit ihr einen Drink und dann wieder einen zur Teezeit und dann nehme ich sie abends für ein paar Drinks in den Fischmongers Arms mit. Sie war bei der Air Force im Zweiten Weltkrieg. Nur keinem Bremsklotz Charlie pflegt sie zu sagen, nenn ihn einfach Flight Sergeant und er ist glücklich wie der Schweinemist. Sie würde dir bestimmt gefallen, Mutter. Ich glaube, es ist morgen. Ich sehe, wie es dämmert. Wieder ein Tag. Ein Tag, dem ich froh entgegensehe. Und so will ich diesen Brief an dich, liebe Mutter, schließen mit all meiner Liebe. Mein Liebling, wo bist du? Die Blumen blühen hier herrlich, eine wahre Pracht. Du hast es immer so geliebt. Warum schreibst du nie? Ich denke an dich und wie es dir wohl geht. Denkst du je an mich, deine Mutter? Je? Überhaupt? Hast du die Adresse gewechselt? Hast du dich mit jemandem angefreundet? Mit einem netten Jungen oder einem netten Mädchen? Es gibt so viele nette Jungen und Mädchen. Aber lass dich bloß nicht mit der anderen Sorte ein. Mit denen bekommst du nur schreckliche Unannehmlichkeiten und das ist dir verhasst. Du bist so gewissenhaft, so eigen. Oft denke ich, wie schön es wäre, auf immer mit dir und deiner jungen Frau zusammenzuleben. Sie wäre dir eine so liebe Frau. Und wir würden ab und zu zusammen zu Abend essen. Nur zu gern würde ich selbst das Dinner richten, wenn ihr zwei nach einem langen Tag müde seid. Und das werdet ihr gewiss sein. Manchmal gehe ich zum Cliff hinauf und denke an dich. Ich denke an die Zeit, als du mit deinem Vater mit Käsesandwiches versehen zum Cliff hinaufgingst. Weißt du noch? Ihr beide saßt da oben und habt meine Käsesandwiches gegessen. Erinnerst du dich noch an unser Späßchen, Mampf, Mampf? Das war wirklich ein ausgiebiger Spaziergang, pflegte dein Vater zu sagen. Du meinst, ihr hattet ein ausgiebiges Mampf, Mampf, sagte ich dann immer. Und dann lachtet ihr zwei. Mein Liebling, du fehlst mir. Ich hab dich geboren. Wo bist du? Ich hab dir vor 3 Monaten von Vaters Tod geschrieben. Hast du meinen Brief nicht erhalten? Ich bin mir gar nicht sicher, dass ich die Leute in diesem Hause mag. Mrs. Withers und ihre Tochter Jane ausgenommen. Jane geht noch zur Schule und gibt sich viel Mühe bei ihren Hausaufgaben. Sie kriegt die Nase nicht von den Büchern los. Das beeindruckt mich. Sowas ist heutzutage selten. Aber bei den anderen Leuten in diesem Haus, da bin ich mir nicht so sicher. Einer ist ein alter Mann. Der eine, dieser Alte, zieht sich immer früh zurück. Er ist kahlköpfig. Die andere ist eine Frau, die rote Kleider trägt. Der andere ist ein anderer Mann. Er ist groß. Er ist viel größer als der andere Mann. Er hat schwarzes Haar. Er hat schwarze Augenbrauen und schwarze Haare auf dem Handrücken. Ich frage Mrs. Withers nach Ihnen, aber sie spricht nur immer von ihrer Zeit bei der Air Force im Zweiten Weltkrieg. Ich bin jetzt sicher, dass Jane nicht die Tochter von Mrs. Withers ist, sondern ihre Enkelin. Mrs. Withers ist 70. Jane ist 15. Ich bin sicher, sie ist ihre Enkelin. Nachts höre ich in den Nebenzimmern Geflüster, verstehe aber nichts. Ich höre Schritte auf der Treppe, getraue mich aber nicht nachzuschauen. Kurz vor seinem Tode sprach dein Vater immer öfter von dir, zärtlich und verwirrt. Ich tröstete ihn mit dem Gedanken, dass du von zu Hause fort bist, um ihn stolz auf dich zu machen. Ich hatte damit, glaube ich, Erfolg. Seine letzten Worte waren unter anderem: Klopf ihm für mich auf die Schulter. Klopf ihm für mich auf die Schulter. Ich habe eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Der alte Mann, der kahlköpfig ist und immer so früh zu Bett geht, heißt Withers, Benjamin Withers. Wenn das nicht reiner Zufall ist, muss es ein Verwandter sein. Ich habe Mrs. Withers gefragt, wie es sich damit verhält. Sie schenkte sich einen Gin ein und sah ins Glas, bevor sie ihn trank. Dann sah sie mich an und sagte: Du bist mein kleiner Schatz. Ich habe mir immer einen kleinen Schatz gewünscht, aber nie einen gehabt. Und jetzt habe ich einen. Manchmal nimmt sie mich in ihre Arme, als ob sie meine Mutter wäre. Aber ich habe nicht vergessen, dass ich eine Mutter habe und dass du meine Mutter bist. Manchmal frage ich mich, ob du dich noch daran erinnerst, dass du eine Mutter hast. Es hat sich etwas ereignet. Die Frau, die rote Kleider trägt, hat mich angesprochen und mich auf eine Tasse Tee in ihr Zimmer eingeladen. Ich bin in ihr Zimmer gegangen. Es war viel größer, als ich erwartet hatte. Mit Sofas und Vorhängen, Schleiern, Tüchern und Teppichen und samtigem Stoff an allen Wänden. Dunkelblau. Jane saß auf einem Sofa. Soweit ich sehen konnte, bei ihrer Schularbeit. Ich wurde aufgefordert, auf demselben Sofa Platz zu nehmen. Der Tee war schon aufgegossen und stand in einer Porzellankanne von sehr elegantem Aussehen bereit. Mir wurde eine Tasse gereicht, auch Jane, die mir zulächelte. Ich habe mich Ihnen noch nicht vorgestellt, sagte die Frau. Ich heiße Lady Withers. Jane nippte an ihrem Tee, während sie die Beine aufs Sofa hochgezogen hatte. Ihre bestrumpften Zehen ruhten dabei an meinem Schenkel. Es war nicht das größte Sofa der Welt. Lady Withers saß uns auf einem sehr viel größeren Sofa gegenüber. Ich stellte jetzt fest, dass ihr Kleid nicht rot, sondern rosa war. Jane war in grün, wenn man von ihren Zähnen absah, die schwarz bestrumpft waren. Lady Withers erkundigte sich nach dir, Mutter. Sie erkundigte sich nach meiner Mutter. Ich sagte mit voller Überzeugung, dass du die beste Mutter der Welt wärst. Sie bat mich, sie Lally zu nennen und Jane Jane. Ich sagte, dass ich Jane schon Jane nannte. Jane gab mir ein Rosinenbrötchen. Ich glaubte jedenfalls, es war eins. Lady Withers biss in ihr Brötchen. Jane biss in ihr Brötchen. Ihre Zehen ruhten jetzt auf meinem Schoß. Lady Withers schien ihr Rosinenbrötchen auf ihrem Sofa zu genießen. Sie aß es auf und nahm sich noch eins. Ich hatte noch nie so viele Rosinenbrötchen gesehen. Ein rascher Blick zeigte mir, dass sie auf Kuchenständern nisteten, die überall im Zimmer herumstanden. Lady Withers aß vergnügt das zweite Brötchen und machte sich dann gleich ans nächste. Jane andererseits knabberte fast verträumt an ihrem Brötchen und als eine Rosine auf ihrer Lippe hängen blieb, leckte sie sie ohne jede Hast fort. Ich brachte das nicht mit der Tatsache in Einklang, dass ihre Zehen eher ruhelos waren, ja, sogar recht unruhig. Ihr Mund war, während sie aß, maßvoll gelassen. Ihre Zehen, die ja nicht aßen, waren erregt, sehr nervös. Man hätte sagen können, hysterisch. Mein Rosinenbrötchen erwies sich als hart wie Stein. Ich biss hinein, es sprang mir dabei aus dem Mund und landete in meinem Schoß. Jane fing es mit den Füßen auf. Das beruhigte ihre Zehen. Sie jonglierte mit ihnen das Brötchen recht geschickt. Das erinnerte mich daran, dass sie mir bei einem früheren Gespräch erklärt hatte, Sie wolle Akrobatin werden. Mein Liebling, wo bist du? Warum schreibst du nie? Keiner weiß, wo du steckst. Keiner weiß, ob du lebst oder tot bist. Keiner kann dich finden. Hast du deinen Namen geändert? Wenn du am Leben bist, bist du ein Ungeheuer. Dein Vater hat dich auf seinem Sterbebett verflucht. Um die Wahrheit zu sagen, hat auch mich verflucht. Er hat alle verflucht, die ihm zu Gesicht kamen. Aber du kamst ihm ja nicht zu Gesicht. Ich mache dich nicht allein für die schlechte Laune deines Vaters verantwortlich. Aber deine Abwesenheit und dein Schweigen haben ihn schwer bedrückt, schwer belastet. Er starb unter Jammern und Fluchen. Hast du das gewollt? Jetzt bin ich allein. Nur Millie kommt manchmal von Dover herüber. Sie ist mein Trost. In ihre Augen treten Tränen, wenn sie von dir spricht. Ja, die Augen deiner Schwester sind tränenfeucht. Sie ist wirklich gut verheiratet und hat einen niedlichen kleinen Jungen. Wenn er erst größer ist, wird er wissen wollen, wo sein Onkel ist. Was sollen wir ihm sagen? Aber vielleicht kommst du demnächst in einem hübschen neuen Wagen hier vorgefahren, in einem schicken neuen Anzug, so einfach aus dem Blauen heraus, und schließt mich in deine Arme. Lady Wissers erhob sich und sagte, da Jane ihre Hausaufgaben macht, gehen sie jetzt vielleicht besser und kommen an einem anderen Tag wieder. Jane zog ihre Füße an, mein Brötchen zwischen ihren großen Zehen. Ja, gewiss, sagte ich, es sei denn, Jane möchte, dass ich ihr bei den Schularbeiten helfe. Nein, sehr liebenswürdig, sagte Lady Withers, aber ich selbst werde ihr bei den Schularbeiten helfen. Ich erwähnte freilich nicht, dass ich beabsichtigte, mich als Hauslehrer zu verdingen. Ich bin sicher, dass ich einen ausgezeichneten Hauslehrer für junge Menschen abgäbe und das auf vielen Wissensgebieten. Jane wäre eine ideale Schülerin. Sie hat echten Wissensdurst, das spürt man bei ihr aus jedem Atemzug, jedem Seufzer heraus. Wenn sie ihren Blick auf dich richtet, siehst du in ihren Augen willig eine noch naive, aber echte Neigung zum Lernen. Das sind so Mitternachtsgedanken, Mutter. Obwohl es genau genommen erst 10.23 Uhr ist. Mein Liebling. Während ich heute Nachmittag in meinem Bad liege und an diese Dinge denke, klopft es offenbar unten an der Haustür. Der Mann mit schwarzem Haar öffnet offenbar die Tür. Zwei Frauen stehen davor. Sie sagen, sie seien meine Mutter und meine Schwester und fragen nach mir. Er gibt vor, mich nicht zu kennen. Nein, er hätte nie von mir gehört. Nein, hier wohnte niemand dieses Namens. Hier wohnt eine Familie und Fremde seien nicht zugelassen. Nein, danke bestens, sie kämen gut ohne Eindringlinge aus. Ich schlage vor, sagt er, dass sie beide dahin zurückkehren, wo sie hergekommen sind. Und nicht weiter unschuldige, schwer arbeitende Menschen mit ihren Verleumdungen und üblen Nachreden belästigen, wie sie nur gar zu offensichtlich verkommenen und verzweifelten Hirnen entspringen. Ihre Art rieche ich schon meilenweit voraus und bin durchaus geneigt, sie beide wegen böswilligem Unfug, beleidigendem Auftreten und Herumlungerei anzuzeigen. Mit anderen Worten, dass sie vorsätzlich und ohne den allergeringsten Anlass sich vor fremden Türen herumtreiben. Also verpissen Sie sich schnell, ehe ich einen Polizisten rufe. Ich lag in meinem Bad, als ich die Tür öffnete. Ich glaubte, sie abgeschlossen zu haben. Mein Name ist Riley, sagte er. Wie ist das Bad? Sehr nett, sagte ich. Sie haben einen gut gebauten und dabei schlanken Korpus, sagte er. Ich dachte immer, Sie wären nur so ein Knirps. Nie hätte ich geglaubt, dass Sie so gut gebaut und schlank sind, wie ich jetzt sehe. Oh, vielen Dank, sagte ich. Danken Sie nicht mir, sagte er, sondern Gott oder Ihrer Mutter. Ich habe gerade ein paar Schwindler von der Schwelle gewiesen. Von der Seite wird's keinen Scheiß mehr geben. Er hatte sich auf den Rand der Badewanne gesetzt und erzählte mir, was ich dir gerade erzählt habe. fand es merkwürdig, dass mein Vater es nicht der Mühe wert gefunden hatte, die Reise mitzumachen. Ich höre die Schritte deines Vaters auf der Treppe. Ich höre sein Husten. Aber seine Schritte und sein Husten werden schwächer. Er öffnet nicht die Tür. Manchmal glaube ich, ich bin immer so dagesessen wie jetzt. Manchmal glaube ich, dass ich immer so dagesessen bin. Allein bei einem gleichgültigen Kaminfeuer, bei geschlossenen Vorhängen, in Winternächten. Wie du siehst, habe ich auch so meine Gedanken. Gedanken, von denen niemand sonst weiß. Gedanken, von denen keiner in der Familie je wusste, dass ich sie hatte. Aber ich schreibe dir jetzt von ihnen, wo immer du auch sein magst. Was ich meine ist, wenn immer ich dir zum Beispiel die Haare wusch, mit dem feinsten Shampoo, und sie dir spülte und dir dann das Haar trocknete, sanft mit einem weichen Handtuch, damit du nicht murrtest wegen irgendwelcher Unbehaglichkeit, und dir dann in die Augen sah und du mir in die Augen sahst, wusste ich, dass du niemand anderen wolltest. Überhaupt niemanden. Dann war ich ganz sicher, dass du glücklich warst in meinen Armen. Ich wusste auch zum Beispiel, dass ich dabei an einem gleichgültigen Kaminfeuer sitzen würde. Allein im Winter. In endlosen Nächten. Ohne dich. Lady Visser spielt Klavier. Die drei Frauen saßen im Zimmer verteilt. Überall im Zimmer standen Flaschen herum mit einem Vin Rosé, dessen Rosa ich nicht vergessen werde. Sie nippten an ihrem Wein aus fein geschliffenen Gläsern und mit so eleganter und graziöser Anmut, wie man es kaum noch zu sehen bekommt. Lady Wissers trug an ihrem erstaunlich jungen Alabasterhals eine Perlenkette. Sie spielte Schumann und lächelte mir dabei zu. Beide, Mrs. Wissers und Jane, lächelten mir zu. Ich nahm auf einem Sessel Platz. Ich sitze in ihm. Ich werde nie mehr aufstehen. Oh Mutter, ich habe mein Heim gefunden. Meine Familie. Von solchem Glück habe ich nicht einmal zu träumen gewagt. Vielleicht sollte ich dich ganz vergessen. Vielleicht sollte ich dich verfluchen, wie dein Vater dich verfluchte. Oh, ich bete, dass dein Leben dir zur Qual wird. Ich warte auf einen Brief von dir, in dem du mich zu dir rufst. Und ich werde auf ihn spucken. Mutter. Mutter, ich habe eine peinliche und höchst rätselhafte Begegnung mit dem Mann gehabt, der sich Mr. Withers nennt. Kannst du mir raten? Komm hier herein, mein Sohn, rief er. Und aufgepasst, keine Dummheiten. Ich habe schließlich nicht die ganze Nacht. Ich ging hinein. Ein Krug, ein Waschbecken, ein Fahrrad. Weißt du auch, wo du dich befindest? Sagte er. Du bist in meinem Zimmer und nicht auf dem äußersten Bahnhof. Kapiert? Das hier ist eine echte Oase. Das hier ist der einzige Raum im ganzen Haus, von wo aus du dich einer Karawane nach allen Punkten des Westens anschließen kannst. Compris? Comprende? Verstanden? Bist du bereit, mir den Berg hinunter zu folgen? Sieh mich an. Mein Name ist Withers. Ich bin da oder irgendwo in der Nähe. Klar? Embargo für alle taube Terminologie. Kriegst du's mit? Embargo für alle Umständlichkeiten. Alles in dieser Hinsicht ist verboten. Du befindest dich in einem verseuchten Landboxer. Verlagere dein Gewicht auf alle linken Füße, die du beibringen könntest. Tanze immer. Der alte Foxtrott ist die klassische Antwort dafür. Aber nicht die Antwort, von der ich spreche. Ich spreche auch nicht von der anderen Antwort. Hoch mit dem Sklaven. Kapiert? Das hier ist ein Platz von Kreaturen. Trepp auf, trepp ab. Kreaturen der rhythmischen Takte, der rhythmischen Seitenschwünge, der Rums und Roulettes, der Macaroni-Fetzen, der Klöße in Konfitürmayonnaise, ein schleudernder Mist von vulgärem und klapprigem Mumpitz, von Open-End-Paraphernalia. Verstehst du? Alles kommt zusammen. Es ist vor dir und hinter dir. Ich bin der einzige Erlöser, der dir die Gnade vermittelt, nach der du dich sehnst. Sieh dich vor, aufgepasst. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Lass es nicht so schimmelig werden. Achte auf den Schimmel. Kommst du klar, Söhnchen? Begreifst du die Dichte? Sieh mich an. Und das tat ich denn? Mir ist übel. Es war, als sähe ich in einen Abgrund geschmolzener Lava, Mutter. Ein Blick reichte mir. Komm zu mir. Ich habe mit Mrs. Withers in der Küche einen Campari mit Soda getrunken. Sie erzählte von ihrer Jugend. Ich war ein richtiger Leckerbissen, sagte sie. Ich war wie eine Portion Plumpudding. Sie kamen meilenweit daher, um ihr Glück bei mir zu versuchen. Ich verknallte mich Hals über Kopf in einen Marineflieger. Er betete mich an. Sie haben ihn ermordet, weil sie uns unser Glück nicht gönnten. Ich hätte ihn heiraten und tonnenweise Söhne bekommen können. Aber, oh nein, er ging mit seinem Schiff unter. Ich erfuhr es über Radio. Ich warte auf dich. Später, am gleichen Abend, trank ich mit Riley auf seinem Zimmer eine Tasse Kakao. Ich habe was übrig für schlanke Jungs, sagte Riley. Schlank, aber stark. Ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht. Aber ich musste mir Zurückhaltung auferlegen. Ich musste meine Neigungen zügeln, weil ich im Tiefsten sehr religiös bin. Ich bin immer ein sehr religiöser Mensch gewesen. Du kannst dir vorstellen, was das für Spannungen in meiner Seele erzeugte. Ich befinde mich, wo ich gehe und stehe, immer in geistiger, emotionaler, psychischer und physischer Spannung. Es ist atembeklemmend, diese Disziplin, die ich mir da aufzuerlegen habe. Meine Begierde ist unvorstellbar wild, aber sie steht meinem besten Interesse entgegen, nämlich immer auf der Seite Gottes zu bleiben. Ich bin ein großer Mann, wie du siehst, und könnte so ein Jüngelchen wie dich leicht zu Tode quetschen. Ich meine, den Tod der Liebe ist, der Tod, unter dem ich Liebe verstehe. Aber es ist nun einmal so, dass ich diese Begierden in eisernen Hand- und Fußfesseln halte. Darauf verstehe ich mich gut. Denn ich bin von Beruf Polizist und als solcher sehr respektiert. Sowohl im Dienst wie in der Kirche bin ich sehr geachtet. Der einzige Ort, wo ich nicht hochgeachtet bin, ist dieses Haus. Sie geben mir einen Dreck auf mich. Und das, obwohl ich immer zur engsten Verwandtschaft gehörte, sozusagen. Ich habe einen guten Tenor, aber man hat mich nie aufgefordert zu singen. Ich könnte ebenso gut mitten in der Wüste Sahara leben. Es sind eben zu viele Frauen hier. Das ist das Dumme. Und es hat keinen Sinn, mit dem Kahlkopf zu sprechen. Er ist nie ganz da. Er lebt in anderen Bereichen, wo nur er sich auskennt. Ich liebe Gesundheit und Kraft und eine intelligente Unterhaltung. Deshalb habe ich mich auch zu dir hingezogen gefühlt, Kumpel. Ganz abgesehen davon, dass ich was für dich übrig habe. Ich habe sonst niemand, mit dem ich reden könnte. Diese Frauen behandeln mich, als hätte ich die Lepra. Obwohl ich, wie gesagt, ein Verwandter bin. Sozusagen jedenfalls. Wie verwandt? Ist Lady Withers Janes Mutter oder Schwester? Wenn das eine oder andere zutrifft, warum nennt man Jane nicht Lady Jane Withers? Aber vielleicht ist das der Fall. Oder keins von beiden. Oder vielleicht ist Mrs. Withers tatsächlich die Honorable Mrs. Withers. Aber wenn das der Fall ist, was ist dann der Status von Mr. Withers? Und welcher Mr. Withers ist er schließlich? Ich meine, wie ist er mit den übrigen Withers verwandt und wer ist Riley? Aber wenn du feststellst, dass ich bestürzt, verwirrt, unsicher und verängstigt bin, so bin ich doch auch zufrieden. Mein Leben hat seinen Rahmen. Das Haus hat ein warmes Ambiente, wie du zweifellos erkannt haben wirst. Und wie du ohne Zweifel meinem Bericht entnehmen konntest, spreche ich ungezwungen mit allen Hausbewohnern, Mr. Withers ausgenommen, mit dem niemand spricht, von dem niemand redet, ohne dass es dafür einen Grund gäbe. Aber ich verlasse kaum das Haus. Niemand scheint das Haus zu verlassen. Riley verlässt das Haus, aber selten. Er muss ein Geheimpolizist sein. Jane ist auch immer eifrig mit ihren Schulaufgaben beschäftigt. Andererseits geht sie offenbar gar nicht zur Schule. Lady Withers verlässt nie das Haus. Sie hat Gäste, sie empfängt Gäste. Es sind deren Schritte, die ich nachts auf der Treppe höre. Ich weiß, dass deine Mutter dir geschrieben hat, ich sei tot. Ich bin nicht tot. Ich bin alles andere als tot. Obwohl viele Leute mich seit eh und je gern tot gesehen hätten. Du vor allem. Du bist es, der um meinen Tod gebetet hat von Anfang an. Ich habe deine Gebete gehört. Sie klingen mir noch in den Ohren. Gebete, die um meinen Tod flehen. Aber ich bin nicht tot. Na, das ist nicht ganz zutreffend. Jedenfalls auf meinen Fall nicht. Ich lüge. Ich führe dich an der Nase herum. Ich scherze. Ich habe meinen Spaß. Das ist's. Weil ich tot bin. So tot wie ein Türnagel. Ich schreibe dir aus meinem Grab. Ein rasches Wort um alter Zeiten willen. Nur um Kontakt zu behalten. Ein altes Hallo aus dem Dunkel. Ein letzter Kuss von Paps. Nach diesem Galopp mache ich endgültig dicht. Man gerät nur in Schweiß dabei. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Wozu sich anstrengen? Ich nehme an, weil du so ein liebevoller Sohn warst, nehme ich an. Ich lächle, während ich in diesem glasigen Grab liege. Weißt du, warum ich es glasig nenne? Weil ich hindurchsehen kann. Alles Liebe, mein Sohn. Mach's weiter gut. Nur eines stört mich, um ganz offen zu sein. Während im Allgemeinen überall absolute Stille herrscht, absolute Stille zu jeder Tageszeit, höre ich doch gelegentlich einen Hund bellen. Ich höre diesen Hund. Oh, wie mich das ängstigt. Sie haben beschlossen, mir einen Spitznamen zu geben. Sie nennen mich Bobo. Guten Morgen, Bobo, sagen Sie. Oder bis morgen früh denn, Bobo. Oder lass nichts fallen, Bobo. Oder vergiss nicht den Taucher, Bobo. Oder immer am Ball bleiben, Bobo. Oder bleib auf dieser Seite der Schienen, Bobo. Oder ist dein Bleistift angespitzt, Bobo? Oder wie steht's, wie geht's, Bobo? Oder pass auf, dass dir kein Kaugummi in die Gummistiefel fällt, Bobo. Der Einzige, der mich nicht Bobo nennt, ist der alte Mann. Er nennt mich nichts. Ich nenne ihn nichts. Ich sehe ihn nicht. Er bleibt in seinem Zimmer. Ich halte mich davon fern. Er ist alt und wird bald sterben. Die Polizei sucht nach dir. Schließlich bist du noch nicht 21, wie du weißt. Sie haben eine genaue Personenbeschreibung von dir an alle Reviere ausgesandt. Sie werden, das kann ich dir versichern, keine Ruhe geben, bis sie dich gefunden haben. Ich habe ihnen erklärt, dass ich dich in den Händen von Unterweltlern vermute, die dich als männlichen Prostituierten ausnutzen. Ich habe in meiner Erklärung ausgesagt, dass du immer schon charakterschwach gewesen seist und dass du vermutlich auf jede noch so krasse Schmeichelei, jede Ohrenbläserei hereinfällst. Frauen waren schon deine Schwäche, als du noch ein Dreikäsehoch warst. Nie werde ich Françoise vergessen, unser französisches Hausmädchen. Oder die Frau, die sich als Gouvernante tarnte, die schamlose Miss Carmichael. Man wird dich schon finden, mein Junge. Und dann gibt's keine Gnade für dich. Ich kehre zurück zu dir, Mutter, um dich in meine Arme zu schließen. Ich komme heim. Ich komme auch, um meinen Vater zu umarmen. Wo ist der alte Knabe? Ich sehne mich danach, mit ihm zu sprechen. Wo ist er? Ich habe überall nach ihm gesucht, selbst in dem alten Gartenhaus, aber er ist nicht zu finden. Sag bloß nicht, er ist in seinem Alter von zu Hause fortgegangen. Das wäre wirklich eine unglaublich launenhafte Geste seinerseits. Was hast du bloß mit ihm angestellt, Mutter? Ich will dir was sagen, mein Liebling. Ich habe dich als hoffnungslos aufgegeben. Aber noch eine letzte Frage. Glaubst du, das Wort Liebe sagt dir irgendwas? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich bin dabei, zu dir zurückzukehren. Was wirst du mir dann sagen? Ich habe dir so viel zu sagen, aber ich bin tot. Tot. Und was ich dir zu sagen habe, wird nie mehr gesagt werden. Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk mit ihren ersten Programmen. Das Hörspielforum brachte in der Übersetzung von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt Familienstimmen von Harold Pinter. Es sprachen Wolfgang Kaven, Ursula Langrock und Aljoscha Sebald. Die Regie hatte Dieter Karz. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit der Schweizerischen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft Studio Basel.